Großartig. Gute Freunde, gutes Essen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Möchtest du ein paar Shrimps zum Hors d'oeuvre? Shrimps zu was? Zum Hors d'oeuvre. Wie soll ich mich da entscheiden? Lieber Shrimps, kein Hors d'oeuvre. Oh, ja, du hast recht. Lieber Shrimps als Hors d'oeuvre. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Möchtest du ein paar Shrimps zum Hors d'oeuvre?